Ich will mit dir zum Mars fliegen. Einfach in dem roten Sand liegen. Da gibt's zwei Monde und die Sterne. Für uns Nähe aus der Ferne. Das muss doch keiner mitkriegen. Wir könnten auf Wiedersehen auf den Wälderbau sehen. Den ganzen Tag die Sterne zählen und über dunkle Wolken schweben. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf Erden. Mein Raumschiff steht für uns bereit und wir verschwenden keine Zeit. Ich will mit dir zum Mars fliegen. Da gibt's zwei Monde und die Sterne, für uns Nähe aus der Ferne, das muss doch keiner mitkriegen.